Vergleichsmaßstäbe ihrer Objekte gesucht haben. Das spielt alles keine Rolle mehr, sondern es geht einfach darum, die Juden müssen weg, egal wer sie sind. Hauptsache es sind möglichst viele. Ja, jetzt habe ich schon sehr lange geredet. Ich denke, fast so lange wie Jochen vorhin, obwohl ich ja eigentlich noch auf was kommen wollte, einen Text vorbereitet hatte, in dem ich die Entwicklung also eines Antizionismus, der durchaus noch mit dem Anspruch, emanzipatorisch sein zu können, hin zu einem Antizionismus, der wirklich dann nur noch antisemitisch und barbarisch ist, dann darstellen wollte. Das wird aber auch nochmal ungefähr eine halbe Stunde dauern, deswegen möchtest du vielleicht jetzt noch was oder ihr? Also ich höre dir gerne zu. Ja, ich weiß nicht, ob ihr mir auch gerne zuhört. Also ich fange mal an, diesen Text vorzutragen. Das ist ein Text, der aller Voraussicht nach in der nächsten Bahamas-Ausgabe als umfangreicherer Text erscheinen wird. Ich werde jetzt etwas fragmentarisch noch vortragen und viele Sachen, die in der Gruppenfassung dann stehen, auch weglassen. Und ja. Ich spare mir auch einfach mal die Einleitung dieses Textes. Im Folgenden soll der Verfallsprozess eines Textes betrachtet werden. Also vorher hätte ich eine Überlegung, was ist eigentlich ein Verfallsprozess, aber das ist noch nicht. Es ist ein weitgehend unappetitlicher und unabstoßender Prozess, dem Sie nun beiwohnen werden. Aber es nimmt man nicht alles auf sich, wenn es in Erkenntnis bringt. Es ist ein antizionistischer Text. Seine Veränderung im Laufe von 8 Jahren folgt der Entwicklung des linken Antizionismus von einem einstmals mit universalistischem Anspruch auftretenden, dem Ziel menschlicher Emanzipation sich verpflichtenden Gedanken zum parteikommunistischen Antizionismus, dem Antizionismus der Ignoranz und der Niedertracht, dem Antizionismus der Kumpanei mit völkischer und faschistischer Infamie, dem Antizionismus der als flüchtig übergestreifte Maske des Antisemitismus den Niedergang der kommunistischen Parteien überlebte. Ja, also ich lese ein bisschen langsamer vor. Und den aktivistischen Linken so selbstverständlich als Bestandteil ihrer politischen Natur gilt, wie sonst nur das Streben nach Authentizität und Selbstbestimmung. Der Autor dieses Textes heißt Ernst Bloch. Ja, genau, jener Ernst Bloch, der Schamane der Utopie, der Wirt und Segler des Prinzips Hoffnung, der Visionär dessen, das, Zitat, allen in die Kindheit scheint und vorher noch niemand war, Heimat. Jener Ernst Bloch, auch von dem viele zu wissen glauben, er habe sich 1967 während des Sechstagekrieges heftig mit Israel solidarisiert. Hat er auch. Doch ob er Israel damit einen Dienst oder einen Bärendienst erwies, steht auf einem später noch anzusehenden Blatt. Der hier in Frage stehende Text erschien erstmal 20 Jahre vor dieser Solidarisierung. Kannst du gerne nochmal zusammenfassen, ich weiß jetzt aber gar nicht, ab welchem Punkt ich zum Unterschreiben begann. Der letzte Satz, also der hier in Frage stehende Text erschien erstmals 20 Jahre vor dieser Solidarisierung, als gemeinte Solidarisierung Blochs mit dem angegriffenen Israel, dem Sechstagekrieg. Er trägt den Titel Alt-Neuland, Programm des Zionismus und erschien erstmals 1947 im Ostberliner Aufbauverlag in dem Band Freiheit und Ordnung, Abriss der Sozialutopien. Dort befindet er sich in dem Abschnitt Projekte und Fortschritt zur Wissenschaft. Also Projekte und Fortschritt zur Wissenschaft heißt und Fortschritt zum wissenschaftlichen Sozialismus. 8 Jahre später, 1955, im gleichen Jahr erhält Bloch den Nationalpreis der DDR, findet sich Alt-Neuland im zweiten Band des Prinzip Hoffnung. Im vierten Teil, der den Titel Grundrisse einer besseren Welt trägt, im Kapitel Eldorado und Eden, die geografischen Utopien. 1959 erscheinen alle 3 Bände des Prinzips Hoffnung in der BRD. Der 3. Band konnte in der DDR nicht mehr erscheinen, Bloch hatte sich bekannt ja inzwischen mit der SED überworfen war, dann ja rausgeflogen, hatte Schwierigkeiten nach dem Mauerbau, blieb er im Westen, wo er tourneemäßig sich damals gerade befand. Alle 3 Bände der in der BRD erschienenen Surkamp-Ausgabe tragen den offenbar vom Autor selbst stammenden editorischen Vermerk, geschrieben 1938 bis 1947 in den USA, durchgesehen 1953 und 1959. Man kann also auch den Verfallsprozess des hier in Frage stehenden Textes statt auf 8 auf 12 Jahre terminieren. Auf den ersten Blick, beim flüchtigen Überlesen, erscheinen beide Veröffentlichungen von Alt-Neuland, Programm des Zionismus, identisch. Beide beginnen mit dem eindringlichen Satz: Es gibt kein Leid, das dem jüdischen zu vergleichen wäre. Beide scheinen auch zu der gleichen Schlussfolgerung zu gelangen. In Summa heißt es in der 1947er Fassung, die partiale Bewegung, gemeint ist der Zionismus, könnte aufhören, ohne dass die Judenheit, sei sie ein Volk, sei sie ein Zeuge messianischer Gesinnung, aufhörte. Zionismus mündet im Sozialismus oder er mündet überhaupt nicht. Das ist zwar aus heutiger Sicht auch 1947 nicht richtig, aber die Argumentation des Autors lässt es durchaus schlüssig erscheinen. Zunächst beschreibt er die Emanzipation der jüdischen, der europäischen Juden im Folge der Französischen Revolution als eine gescheiterte. Und bei dieser Beschreibung gelingt ihm eine der herrlichsten Passagen, die eigentlich eine Rechtfertigung des zionistischen Unterfangens hätte werden können. Zitat: Gleichheit der Juden mit anderen, wenn sie ihr vorlag, war eine vorübergehende Ausnahme. Sie wurde keine Regel. Zuletzt kam wieder, verstärkt wieder, was nur den Narren eines leerrollenden Fortschritts undenkbar schien: Ausrottung. Der liberale Bürger stand daneben, Gewehr bei Fuß, soweit er es nicht selber auf Juden in Anschlag hatte. Nichts anderes schien oder scheint noch übrig, als sich von lebensgefährlichen Mitbürgern endgültig zu trennen. Emstätte leuchtet auf. Zitat Ende. Hellsichtig bleibt diese Passage, auch wenn sie die falsche Feststellung der Wiederkehr der Ausrottung enthält. Die Ausrottung jüdischer Gemeinwesen durch Kreuzritter und Pogromisten, worauf er offenbar anspielt, war aufgemerkt historisch vom Materialistischen eingeführt. Etwas anderes als die industrielle Vernichtung einer wahnhaft vorgestellten Rasse, wie sie durch die deutschen Nazis betrieben wurden. Hellsichtig aber wegen des Aufscheins, um im Lochschen Jargon zu bleiben, des lebensgefährlichen Mitbürgers, von dem es sich um des Überlebens willen zu trennen gelte. Da mag durch den Zusatz Heimstätte leuchtet auf, noch so sehr auf den eigentlich bonierten, gänzlich nicht universalistischen Charakter des aus leidvoller Erfahrung entspringenden Wunsches verwiesen werden. Loch ist schließlich, aber damals schließlich, alter Materialist, alter plechanovianisch-leninistischer Schule. Und da sollte man ihm zwar nicht den Ölgötzen gewisser Segmente der im akademischen und einem jungen alternativen Milieu angesiedelten Post-68er denken, aber dem durch den Sieg über den NS aus einem existenziellen Stimmungstief gerissenen Radikalen 1947 einiges nachsehen. Nachsehen werden wir ihm deshalb auch seine im Kontext stimmige, wenngleich falsche Argumentation, der das Verdikt über eine jüdische Emanzipation als bürgerlich-utopische Bewegung, die entweder dem durch die Sowjetunion repräsentierten Sozialismus sich anschließt oder mit historischer Notwendigkeit verschwinden muss, notgedrungen folgt. Bestandteile seiner Argumentation sind zunächst äußerst träge Juden, die obwohl von Emanzipationsverweigerung betroffen, doch entweder religiösen Träumereien nachhängen oder sie, Zitat, sind zionistisch, teils aus Mitgefühl vertriebene Rassegenossen, teils aus der Leidenschaft, womit man sonst eine Unfallversicherung eingeht. Zitat Ende. Die Argumentation ist nicht historiografischer Stringenz verpflichtet und so, also der Fortgang seiner Argumentation, ist nicht historiografischer Stringenz verpflichtet und so tauchen die Begriffe zionistisch und Zionismus auch schon mal von vor ihrer historischen Realzeit auf. Satzweise werden Stationen mittelalterlichen jüdischen Aufbegehrens erwähnt, bis schließlich in Person von Moses Hess eine Lichtgestalt, wenn auch mit einem gewissen Makel, auftritt. Hess war ein aufrechter Revolutionär, bis zuletzt, gehörte trotzdem zur Hirnweberei der linken Hegelschule. Er gehörte zum wahren Sozialismus, dessen ökonomische Unwissenheit, praktische Naivität, das kommunistische Manifest hernach so scharf, auch arg übertrieben, in Klammern Mehring und Karl Marx, Klammer zu, kritisiert hat. Das arg übertrieben, also eine kleine Unterstützung noch des utopischen Sozialismus, wurde übrigens in der Fassung von 1955 bzw. 1959 weggelassen. Der Satz wurde auch noch mit dem Zusatz spekulatives Spinnweb bezüglich der Hegelschen Gedanken ergänzt. Doch immerhin, Zitat, die zionistische Utopie des Moses Hess, geträumt und entworfen als eine Art Ovo, war von den Propheten her eine sozialistische. Doch vergeblich geträumt, denn, Zitat, die westlichen Juden waren meist bürgerlich, es gab nicht viele Arbeiter unter ihnen. So konnte schließlich der unsägliche Theodor Herzl erscheinen, der, Zitat, Urheber des einzig wirksam gewordenen zionistischen Programms, vielleicht mit Jeremia, aber ohne Jesaja. Also Jeremia steht im Alten Testament also für den zornigen Propheten, der das Volk Israel anklagend aufrüttelt. Jesaja ist dann der Begleiter und Kommentator und Erläuterer des babylonischen Exils. Es gibt drei Jesaja-Teile, die drei verschiedene Autoren zugeschrieben werden. Wichtigste ist der zweite Teil, der sogenannte Deutere Jesaja, wo Jesaja die entmutigten Juden im babylonischen Exil ermutigt, in ihrer Verzweiflung nicht den Fetischen der babylonischen Religion, den Tier- und Sternengöttern anheimzufallen, sondern noch zu begreifen, dass diese von dem unitaren Gott geschaffen seien. Also man kann den durchaus nutzen. Das macht dann manchmal Bloch auch sympathisch als einen Jesaja als einen antifetischistischen Propheten lesen. Was auch bereits bei dem ehrlichen, aber intellektuell unfähigen Hess als jüdisches Emanzipationsprojekt zum Scheitern verurteilt war, gerät in den Händen des möglicherweise anfangs gutgläubigen, doch in bürgerlicher Borniertheit befangen bleibenden Herzls in den so bourgeoisen Interessens mit verhängnisvollen Folgen. Herzl, so Bloch, sah im Dreyfus-Prozess, dass selbst das klassische Bürgertum der Menschenrechte nicht mehr das alte geblieben war. Und er zog daraus keine Schlüsse auf die Bürger selber, denen er verschworen blieb, sondern auf sie als Nichtjuden. Vielleicht wollte Bloch ja mit dem verschworen blieb nur die Unfähigkeit des Bürgers Herzl, sich von bürgerlichen Staatsideen zu lösen, ausdrücken. Vielleicht. Wahrscheinlich hat er aber so gemeint, wie er es geschrieben hat. Die Bourgeoisie als Verschwörungsklicke, die Staatsmacht ungerecht okkupiert hat, die den Reichtum ungerechtfertigerweise in den Händen hat, die also eine äußerst infame und die Arbeit vor allem verkennende Herrschaft durchaus im personalen Sinne betreibt. Dass er dies so sieht, legt auch die weitere Darstellung der Ereignisse nahe. Bloch. Als der Traum durch Herzl verbürgerlicht worden war, fing er sogleich zu arbeiten an. Das heißt in diesem Kontext, er begibt sich freiwillig unter den Einfluss britischen Interesses. Die gutgläubigen und gutwilligen jüdischen Siedler werden Werkzeuge von kolonialem, imperialistischem Machtstreben, was ihnen nicht gut bekommt. Denn Bloch beschreibt, wie die britische Mandatsmacht, nachdem Palästina nun zum Zitat englischem Schacherobjekt, ja, der Zug der Geschichte rauschte vorbei und denn Bloch beschreibt, wie die britische Mandatsmacht, nachdem Palästina zum englischen Schacherobjekt verkommen ist, die jüdische Einwanderung nach Palästina kontingiert und so, Zitat, mehrere Millionen Juden den Nazi zur Abschlachtung überlassen, der durch verhinderte Landung in Palästina erneut zugetrieben hat. England leistete Beihilfe zu dem Mord, über den es moralisch stets zu Gericht saß. Hier wird ganz nebenbei auch noch die Legitimation der alliierten Siegermächte, zumindest der westlichen, also bezüglich der Sowjetunion sieht das natürlich anders, der westlichen Siegermächte über Nazi-Deutschland Gericht zu halten, in Frage gestellt. In der zweiten, nach der Beendigung der Nürnberger Prozesse erstellten Fassung dieses Textes, heißt es übrigens, statt moralisch stets zu Gericht saß, moralisch stets so warm verurteilte, die gekauften Richter des britischen Imperialismus. Den Ausweg weist, wer hätte etwas anderes vermuten können, wie stets der proletarische Klassenkampf. Bloch, es bleibt dabei, die ökonomisch-soziale Revolution wischt die Judenfrage mit einem Nu unter den Tisch. Antisemitismus ist keine ewige Einrichtung, die Zionisten glauben machen wollen. Und wäre er eine, so würde er nicht durch die Invasion eines arabischen Landes gemildert, mit neuen Friktionen, neuen Schutz, Judentum, sondern, und jetzt aufgemerkt, einzig durch die Selbstverbannung der Juden auf eine wüste Insel ohne Fenster und Türen. Aus dem letzten Satz spricht eine erhebliche antijüdische Aggression, ja eine Autoaggression, wenn man bedenkt, dass der Autor jüdischer Herkunft sich nur durch Immigration auf einen anderen Kontinent, also gibt er selbst in der editorischen Notiz an, in Amerika beschrieben zu haben, die Immigration auf einen anderen Kontinent für die Ermordung der Deutschen hatte retten können. Das aggressive und autoaggressive Element seiner Argumentation dürfte Bloch allerdings selbst nicht bewusst gewesen sein, weil die zuerst getroffene Fragestellung des unter den Tisch Wischens der sogenannten Judenfrage durch die Revolution den Rang einer historischen Offenbarung einnimmt, deren Evidenz durch keine reale Entwicklung, durch keine Ereignisse der profanen Welt geschmälert werden kann, wie die folgende Passage aus dem Schlussteil des Textes verdeutlicht. Ist noch eine jüdische Nation vorhanden, so fällt ihre Befreiung mit der sozialen zusammen. Oder war es eine Erfindung, an der britische Einkäufer nicht mehr sonderlich interessiert zu sein scheint. Ist die Nation nicht mehr vorhanden, so hält sich bei den besten Juden erfahrungsgemäß eine alte Verwandtschaft mit allem, was Untergang der großen Babel meint und New World. Dieser Traum hat sein Aktionszentrum dort, wo das Vaterland der Geburt und Erziehung ist, wo er am Kampf um eine neue Erde so patriotisch wie sachkundig teilnimmt. Hic Rhodos, hic Salta, überall ist Zion nach der Intention der Propheten und der Lokalberg in Palästina ist längst ein Symbol geworden. Nazi-Deutschland war sein stärkster Gegenschlag. Die Sowjetunion hat den Gegenschlag besiegt, für alle Unterdrückten der Welt, einschließlich der Juden, im Einklang mit der universalistischen Hoffnung der Propheten. So ignorant und realitätsfern diese Vision bei ihrer Veröffentlichung 1947 war, immerhin hatte die Erfahrung des Massenmordes an den europäischen Juden die Hoffnung auf eine Emanzipation bereitet durch die großen Vermittler des historischen Materialismus, Gesellschaft zur Egalität durch Entwicklung der Produktivkräfte, des Fortlaufs der Geschichte, des Klassenkampfes als grundsätzlich antagonistisch gedachten Proletariats widerlegt. Sie knüpft an die universalistischen Hoffnungen der Zeit vor Auschwitz an. Die Ignoranz gegenüber dem realen Geschehen der Vernichtung kann nur durch die nahezu mythische Erhöhung der Sowjetunion durchgehalten werden. So heißt es an einer anderen Stelle, Moses Hess würde sein gemeintes Jerusalem im Zeitalter der Sowjetunion, unter Bewegung zu Sowjetunionen jetzt nicht mehr nach Jerusalem verlegen. Ein Ende des Tunnels ist in Sicht. Gewiss nicht von Palästina her, aber von Moskau. Ubi Lenin, Ibi Jerusalem. Zitat Ende. Durch Verklärung der Sowjetunion im messianischen Glanz wird Bloch 1947 ironischerweise, aber auch so, dass er ein Linksoppositioneller. Die Errichtung eines jüdischen Staates hat für ihn etwas, wie er oft schreibt, Dualitzhaftes. Die zionistische Bewegung erinnert ihn an die irredentistischen an die eritistischen Bewegungen im späten Habsburgerreich, die Entstehung eines Nationalkollektivs in Palästina erscheint ihm nicht ergreifender als die Erhaltung anderer kleinen Völker auch. Diese Ironie dieser heute, könnte man wirklich fast sagen, antinationalen Haltung, die freilich nur eine antinationale bezüglich eines jüdischen Palästina war, denn anderswo sollten sich Juden der Blochs Wunsch zufolge so patriotisch und sachkundig an den nationalen Angelegenheiten beteiligen, ergibt sich aus der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 1947 von der Sowjetunion gegenüber dem zionistisch-israelischen Staatsgründungsprojekt eingenommenen Haltung. Wie sehr gemerkt, der Satz war ja furchtbar lang und verzwickt. Also aus der von der Sowjetunion eingenommenen Haltung ergibt sich seine von mir vorgenommene Klassifizierung als so etwas wie ein Linksoppositioneller in der damaligen Zeit, ne? Also Linksoppositioneller jetzt ohne gemeint und schriftlich sicherlich in Anführungsstrichen stehend. Um den seinerzeitigen britischen Einfluss im Nahen Osten zurückzudrängen, unterstützte die stalinistische Sowjetunion vorübergehend die zionistischen Pioniere. Der sowjetische Außenminister Gromyko hielt im Mai 1947 vor der UN-Volksversammlung eine ergreifende Rede. Die Tatsache, dass kein westeuropäisches Land in der Lage, also Zitat jetzt von Gromyko, ich muss ja auch sehen, dass ich die Zitate, offensichtlich erwähne, also Zitat Comico, die Tatsache, dass kein westeuropäisches Land in der Lage war, die elementaren Rechte des jüdischen Volkes zu schützen und sie gegen die Gewalttätigkeit der faschistischen Henker zu verteidigen, erklärt das Verlangen der Juden nach einem eigenen Staat. Es kann nicht rechtens sein, dem jüdischen Volk dieses Recht zu verweigern, vor allem wenn man weiß, was es während des Zweiten Weltkrieges ertragen musste. Zitat Ende, es geht also noch ziemlich lange so weiter. Es ist also eine Rechtfertigung eines zionistischen Staatsgründungsprojektes aufgrund der Erfahrung der Juden mit den Deutschen. Bis etwa Herbst 1948 setzte die SU ihre Unterstützung des zionistischen Projektes durch internationale diplomatische Aktivitäten fort. Die damals zwar noch nicht vollständig realsozialistisch, aber dem sowjetischen Einfluss unterworfene Tschechoslowakei unterstützte die jüdischen Unabhängigkeitskämpfer mit umfangreichen Waffenlieferungen. Polen schickte Militärberater. Bloch war also bei der ersten Veröffentlichung seines antizionistischen Pamphlets nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Sehr schnell dürfte er es aber bemerkt haben, und als bei der zweiten Veröffentlichung 1955 die Sowjetunion als die führende antizionistische Weltmacht agiert, befindet er sich wieder voll im Einklang mit dem von der KPdSU verkörperten Weltgeist. Inzwischen ist die Judenheit im eingangs angeführten Zitat zu einer jüdischen Komponente herabgesunken. Hat es noch in der ersten Fassung geheißen, Palästina sei, Zitat, ein englisches Protektorat am Ostwinkel des Mittelmeers, ein recht öder Landstrich, worin, Zitat, nicht die Füchse und Wölfe einander gute Nacht sagen, aber Suezkanal und Mosulöl, arabische Spannung und britisches Kraftfeld aneinander guten Tag, bekommt die Beschreibung dieser Ödnis in der zweiten Fassung den Zusatz sinkendes Empire und amerikanisches Monster. Und dieses Monster, dieses neu aufgetauchte Monster, ist ein apokalyptisches Tier. In der Fassung von 1955 und auch in der bundesrepublikanischen 1959 spricht Bloch von der, Zitat, einstmals solventen Zeit des Empire und die jetzt Amerika zum Atomkrieg überführt. In der Zeit, die zwischen den Veröffentlichungen dieses Textes zwischen 1947 und 1955 hat sich einiges ereignet. Also es ist dann einmal der Kurswechsel der Sowjetunion im Nahen Osten, die nicht mehr auf Israel setzen, sondern inzwischen auf die entstehenden arabischen Nationalstaaten. Israel wird so gezwungen, sich immer mehr mit den USA zu verbünden. In Osteuropa, im Bereich der Sowjetunion, entstehen nach und nach antisemitische Kampagnen. Antisemitische Kampagnen, die innerparteiliche Abrechnungen verbergen sollen. Hauptsächlich geht es nach der Einschätzung der meisten die Ausschaltung eines möglichen Einflusses des jugoslawischen Sozialismus, der sich kurze Zeit vorher mit der Sowjetunion unterworfen hat. Es geht auch sehr stark um antizionistische Kampagnen. Aber es geht so etwas gegen Kosmopolitismus und kurze Zeit darauf dann später gegen Zionismus. Im Laufe der Jahre bis 1948 bis in die frühen 50er Jahre gibt es eine Reihe von politischen Prozessen gegen Führungsmitglieder verschiedener kommunistischer Parteien in Osteuropa, die in sehr vielen Fällen mit dem Stichwort Antizionismus geführt werden, die Angeklagten werden als zionistische, also imperialistische Agenten, als zionistische Zersetzer und Saboteure bezeichnet. Nach und nach tritt der Begriff Zionismus an die Stelle des alten Begriffes Jude. Also nicht nur, dass der Begriff des Zionismus, der etwas mit unpatriotischen Prädikaten, mit kosmopolitisch, mit zersetzen, mit wurzellos beschrieben wird, also all die Prädikate, die auch der alte, nicht unbedingt antizionistische Antisemitismus auf seine Objekte anlegte, wird in diesen Prozessen durchgesetzt, dass Zionismus für Jude steht. Wie das geht, also da wollte ich kurz mal eine kleine Passage aus der Autobiografie eines der Angeklagten im sogenannten Schlansky-Prozess, der in der Tschechoslowakei Anfang der 50er Jahre geführt wurde, aus dem Erinnerungen eines der wenigen nicht zum Tode Verurteilten, nicht Hingerichteten, des bis zu seiner Verhaftung stellvertretenden Außenministers der damaligen Tschechoslowakei, Arthur Lonnen. Ja, ich hoffe, das ist immer noch nicht zu lang. Ne? Doch. Abgestimmt wird hier aber nicht. Das kann man aber zwischendurch auch mal Pausen machen, wenn man kann auch ergänzen. Okay, ich mach weiter, ja. Also, Lonnen berichtet in dieser Passage darüber, wie er auf den Prozess vorbereitet wurde von sowjetischen Beratern, die als sogenannte Referenten war das war der offizielle Begriff, als Referenten der tschechischen oder tschechoslowakischen Polizei auftraten, die eigentlich die Regie über diesen ganzen Prozess führten. Die Angeklagten, nachdem sie sie dann psychisch zum Teil auch physisch zermürbt hatten, den Angeklagten, sagen, dass die ihnen das Drehbuch für ihre Rolle während des Prozesses einübten. Also, Lonnen schreibt also, wer mit einem Berater zusammensitzt und wie er mit ihm spricht, das beginnt mit der Rede des Beraters, des Referenten. Der sagt nämlich, wenn ich zwei oder drei Namen erwähne und einer davon klingt jüdisch, dann wird nur dieser eingetragen. Also es ging darum, dass er Namen nennen sollte von Menschen, die angeblich in seiner Verschwörungstätigkeit, seiner zionistischen Zersetzungstätigkeit auch involviert waren und dann durch Namen eintragen. Dann wird nur dieser eingetragen. Diese Verfahrensweise, so primitiv sie auch ist, sagt Lonnen, erweckt schließlich den gewünschten Eindruck, nämlich dass der Angeklagte ausschließlich mit Juden in Verbindung stand oder doch mit sehr vielen. Von Juden ist allerdings niemals die Rede. Als man zum Beispiel über Haidu, das ist offenbar auch keiner der Mitangeklagten, aber offenbar jemand, wo man vorhatte, ihn mal mit reinzuziehen, als man zum Beispiel über Haidu hörte, verlangte der Referent ganz unverblümt von mir, bei jedem der erwähnten Namen anzugeben, ob es sich um einen Juden handelt oder nicht. Er setzte aber jedes Mal anstelle der Bezeichnung Jude das Wort Zionist ein. Wir gehören dem Sicherheitsapparat einer Volksdemokratie an. Das Wort Jude ist eine Beschimpfung, deshalb schreiben wir Zionist. Ich machte ihn darauf aufmerksam, dass Zionist eine politische Bezeichnung ist. Er erwiderte, das sei nicht wahr. Und im Übrigen seien dies Weisungen, die er von oben erhalten habe. Er fügte hinzu, abgesehen davon ist der Gebrauch des Wortes Jude in der UdSSR verboten. Man spricht dort von Hebräern. Ich wies auf den Unterschied zwischen Zionist und Hebräer hin. Vergeblich. Er erklärte mir, Hebräer klinge im Tschechischen schlecht und er habe einfach die Weisung erhalten, Zionist zu schreiben. So haftete die Bezeichnung Zionist bis zum Schluss den Namen von Menschen an, die mit dem Zionismus nie etwas zu tun hatten. Denn wenn die Referenten die Akten für das Gericht zusammenstellen, weigern sie sich, die administrativen Protokolle abzuändern. Was geschrieben steht, bleibt geschrieben. In der Folge wird daraus eine Hexenjagd. Die diskriminierenden Maßnahmen nehmen unter dem Vorwand, die Juden seien in der tschechoslowakischen Nation ein Fremdkörper, dass sie sich als Kosmopoliten und Zionisten in dunklen Schiebungs- und Spionageaffären kompromittiert hätten, weiter zu. Aber wir waren ja ausgegangen, deswegen auch diese kleine Einführung. Was war eigentlich alles in der Zeit zwischen den Veröffentlichungen dieser beiden Texte passiert? Auch in der DDR gab es ähnliche Bestrebungen. 1955, als Bloch den Nationalpreis erhielt und die zweite Fassung von Alt-Neuland-Programm des Zionismus veröffentlicht, wird dort gerade der Kommunist Paul Merker zu 8 Jahren Zuchthaus wegen imperialistischer, amerikanischer und zionistischer Agententätigkeit und Zersetzungstätigkeit verurteilt. Merker, wenn ich das kurz einfügen darf, war einer der wenigen deutschen Parteikommunisten, die sich der Frage des Antisemitismus, des Zionismus und der Schlussfolgerungen aus der deutschen Vernichtungspraxis offensiv gestellt hatten. Ich will also zur Person Merkers da einfach halt halber einige Passagen aus einem Essay des amerikanischen Historikers Jeffrey Hirsch vorlesen, die ich jetzt nicht groß paraphrasieren will, aber finde ihn beides eben zutreffen. Hirsch schreibt also zur Person des Paul Merkers das Folgende. Also, woran man erkennen kann, dass sich da um eine exzeptionelle Person innerhalb des deutschen Kommunismus handelte. Im scharfen Gegensatz zu den Texten und Reden Walter Ulbrichts und Wilhelm Pieks im Moskauer Exil machte Merker die nationalsozialistische Rassentheorie und die Judenverfolgung zum Kern seiner Analysen über das Dritte Reich. Das macht er in Mexiko, ist in Mexiko im Exil. In Mexiko gibt es eine größere deutschsprachige Gemeinde. Die Publikationsorgane haben die auch außerhalb Mexikos von deutschsprachigen Antifaschisten gelesen, haben zum Beispiel die Zeitung Das Freie Wort, in dem Paul Merker schreibt, der zum Teil auch mit herausgegeben hat. Als ich lese, beschwerten, weil Merker das Schwergewicht auf die Judenverfolgung legte, statt auf den Leidensweg der Sowjetunion und der deutschen Kommunisten, stellte er in seiner Antwort klar, worin sich die Verfolgung der Juden und der Kommunisten unterschied. Die Kommunisten wurden verfolgt wegen ihres politischen Glaubens und Tun. Nicht-jüdische deutsche Antifaschisten hatten Merker zufolge freiwillig ihren Kampf gegen die Nazis aufgenommen. Deswegen könnten sie für ihr Opfer keine finanzielle Entschädigung erwarten. Der Sieg über den Nationalsozialismus sei ihre Entschädigung. Weil die Juden aber nach Merker nur verfolgt wurden, dass sie Juden waren, hätten sie die gleichen Anrechte auf eine Wiedergutmachung wie alle anderen Nationen, die von Hitler angegriffen und unterdrückt wurden. Im Sommer 1948 schrieb er ein Essay über den Krieg in Palästina, worin er sich mit den Juden solidarisch erklärte und die Gründung des neuen Staates Israel befürwortete. Leidenschaftlich pries er den jüdischen Kampf gegen den britischen Imperialismus. Britischer Imperialismus ist hier in dem Essay in Anführungsstrichen hingesetzt. Gegen den Einfluss der Ölfirmen und des amerikanischen Außenministeriums und, Zitat, die reaktionären Standesinteressen der amerikanischen Fürsten und Feudale. Auch plädierte er für die, Zitat, enge freundschaftlichen Beziehungen Israels mit der Sowjetunion und den, Zitat, Ländern der neuen Demokratie in Osteuropa. Also das sicherlich zu der Zeit, als die Sowjetunion das israelische Projekt unterstützte. Insofern war der exzeptionelle Kommunist Paul Merker, anders als der eigentlich gar nicht so exzeptionelle Ernst Bloch, zu der Zeit kein Linksoppositioneller. Merker wird im 1950 der Partei ausgeschlossen, 1952 verhaftet und ähnlich verhört, wie wir das eben von Arthur London in dem Slansky-Prozess gehört haben. Nochmal ein Zitat, etwas längeres Zitat aus dem Essay von Jeffrey Hirsch. Die Haft Merkers dauerte von Dezember 1952 bis Januar 1956. Während dieser Zeit wurde er von Agenten des sowjetischen Geheimdienstes und der Staatssicherheit vernommen. Wie man in Merkers mehr als 1000 Seiten Stasi-Akten lesen kann, waren die ersten 3 Monate Haft besonders schwer. Die Vernehmer wollten zum wiederholten Mal von ihm wissen, ob er Mitglied jüdisch-zionistischer Organisationen gewesen sei. Sie drohten ihm mit dem Tod und bedrohten auch seine Familie. Seinem Aufsatz Hitlers Antisemitismus und wir von 1942 in Mexiko veröffentlicht, wollten sie entnehmen, dass er ein Judenknecht gewesen sei. Sie unterstellten ihm, selber Jude zu sein. Ich wurde, so berichtet Merker später, von ihnen als König der Juden und als von den Juden gekauft bezeichnet. Meine Absicht sei gewesen, Zitat, die DDR an die Juden zu verschachern. Es war den sowjetischen Vernehmern und den deutschen Vernehmern völlig unverständlich, dass ein Nicht-Jude wie ich für die Juden eintrete, wenn er nicht in ihrem Solde oder im Solde jüdischer Organisationen stehe, wobei die Letztere nach der Meinung dieser Vernehmer ausnahmslos als Agenturen imperialistischer Mächte anzusehen seien. Darum könne ein Nicht-Jude, der so wie ich für die Juden eingetreten sei, auch nur ein Agent des Imperialismus sein. Für sie war mein Eintreten für die jüdischen Menschen, das in einer Zeit ihrer grausamsten Verfolgung durch die Hitlerfaschisten stattfand, allein schon der genügende Beweis dafür, dass ich ein Agent des Imperialismus und ein Feind der Arbeiterklasse sein müsse. Der Staatsgewalt und das Gericht schlossen sich, das muss eigentlich heißen, die Staatsgewalt, aber so steht es noch hin, schlossen sich dieser Anschauung bedenkenlos an. Das ist als Einschub, also ich merke, dass ich langsam zu Ende. Kommt muss also 56 nach Stalins Tod wird dann auch Merker freigelassen und er wird ganz dann nur Sachsen auch rehabilitiert. Das war also alles ein Irrtum. 1955, als Paul Merker als amerikanischer und imperialistischer Agent verurteilt wurde und Bloch seinen Antizionismus-Text auch um entsprechende zeitgemäße, hat Bloch seinen Antizionismus-Text auch um entsprechende zeitgemäße Klassifizierungen Israels angereichert. Da gibt es eine, nämlich würde ich sagen, noch das extremste offen antisemitische Vorlesen und damit diesem Vortrag jedenfalls langsam zum Ende kommen. Bloch schreibt denn, doch all das, gemeint ist die jüdische Einwanderung nach Palästina und die Staatsgründung, hat nur befördert, dass der Staat Israel durch die Flucht vor dem Faschismus bevölkert, selber ein faschistischer geworden ist. Und an diesem Ende, dem auch bei Herzl noch nicht an der Bibel gesungen, wurde Israel sogar der nicht einmal gut gehaltene Köter des amerikanischen Imperialismus in Vorderasien. Also er knüpft also da semantisch direkt an die Tierdarstellungen, die also schon vom christlichen Judaismus, Antijudaismus den Juden verpasst wurden. Nein, nämlich neben dem Judenschwein sind noch einiges auch der räudige Köter, der abscheuliche Köter, der verabscheuenswürdige Köter und so etwas. Also wir weisen sagen wir erstmal, ohne das eigentlich zu merken, also angestachelt von der Euphorie einer deutschen sozialistischen Volksgemeinschaft, schließt er sich dem an und befindet sich also in Koalition dann mit dem der damals antizionistisch-antisemitischen Sowjetunion und den arabischen Bewegungen. Und da mache ich jetzt erstmal eine Unterbrechung. Es kann hinterher durchaus noch weitergehen mit der Haltung Blochs zum Sechstagekrieg. So, bevor wir jetzt das, ja, nein.